kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Ach, kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Ach, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Jede kleine Spieße macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht. Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir real, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne.